des Jahres 1851 wurden die Schlagzeilen der amerikanischen und europäischen Presse nur von einem Thema beherrscht. Das Seeungeheuer, Tier oder Ding, die neuesten Stellungnahmen berühmter Wissenschaftler, schrien die amerikanischen Zeitungsjungen durch die New Yorker Straßen. Das Seeungeheuer, der Schrecken aller Meere, vor der französischen Atlantikküste gesichtet, erscholl es auf den Pariser Boulevards. Das Seeungeheuer, weder Tier noch Ding. Namhafter englischer Wissenschaftler spricht von beweglichen kleinen Inseln, klang es durch die Londoner City. Was war geschehen? Das Ganze begann am 20. Juli 1851, genauer am Vormittag des 20. Juli. Der Kapitän des Schiffes Governor Higginson wollte gerade die Lage einer neu entdeckten Klippe in die Seekarten eintragen, als eben diese Klippe zwei Wasserstrahle 50 Meter hoch in die Luft jagte. Die Eintragung unterblieb, denn um eine Klippe konnte es sich beim besten Willen nicht handeln. Aber was war es dann? Am 23. Juli desselben Jahres, also nur drei Tage später, wurde eine ähnliche Erscheinung von dem Schiff Christobal Colon beobachtet. Das Bemerkenswerteste war, dass das Ding oder Tier in drei Tagen über 700 Seemeilen zurückgelegt hatte. Und dann überschlugen sich die Meldungen. Auf allen Meeren wurde das Ungeheuer gesichtet. Und in einem Punkt stimmten alle Nachrichten überein. Das Ding oder das Tier war mindestens 100 Meter lang, also etwa fünfmal so groß wie der gemeine Narwal, auch Seeeinhorn genannt, das größte im Wasser lebende Säugetier. Am 13. April 1867 wurde die Scotia von der Cunard Line von dem Untier gerammt. Nur durch seinen besonders solide gebauten Rumpf entging das Schiff dem Untergang. Ein Ungeheuer, das friedlich seiner Wege schwamm und nur Anlass für die unglaublichsten Theorien und Gerüchte bot, konnte man hinnehmen. Das Ding aber griff an. Die Empörung der Öffentlichkeit gipfelte in der Forderung »Sicherheit auf den Meeren«. So beschlossen die Vereinigten Staaten von Amerika als erster Staat, das Ungeheuer zu jagen. Kapitän Farragut wurde beauftragt, das schnellste Schiff Abraham Lincoln entsprechend auszurüsten. Sonderbarerweise ließ sich das Ungeheuer von dem Augenblick an, in dem man beschlossen hatte, es zu verfolgen, nicht mehr sehen. Bald kursierte der Witz, das Ungeheuer habe an den Transatlantikkabeln gelauscht und sei so von der geplanten Verfolgung informiert worden. Die Regierung in Washington wandte sich an Professor Jules, der als Fachmann für Meeresforschung galt und sich zufällig gerade in New York aufhielt, und bat ihn um eine Stellungnahme. Aber auch Professor Jules wusste nichts Gescheiteres zu sagen, als es gäbe nur zwei Möglichkeiten, entweder es handelte sich um ein unterseeisches Fahrzeug von ungeheurer Geschwindigkeit oder um ein bisher unbekanntes Lebewesen von ganz unvorstellbarer Kraft. Ließ man die Idee einer Maschine fallen, blieb nur noch die Möglichkeit eines Seetieres, eines Seeungeheuers übrig. Dabei könne es sich eventuell um ein ungeheuerlich großes Exemplar des Seeeinhorns handeln, das bekanntlich mit einem langen Stoßzahn ausgerüstet ist. Eines Nachts erhielt Professor Jules in seinem amerikanischen Hotel folgendes Telegramm. »Monsieur, Untier wurde gestern im Pazifik gesichtet. Abraham Lincoln läuft in drei Stunden aus. Bester Harpunier der Welt an Bord. Regierung der USA würde sich freuen, auch den besten Meeresforscher der Welt an Bord begrüßen zu dürfen. Kapitän Farragut hält Kabine für Sie bereit. Stopp, Ergebens J.B. Hobson, Sekretär der Marine.« Zwei Stunden später traf der Professor in Begleitung seines treuen Dieners Conseil an Bord der Lincoln ein. Conseil hatte den Hinweis seines Herrn, diese Reise könne gefährlich werden, schlicht überhört. Pünktlich verließ die Abraham Lincoln, begleitet von den Klängen der Nationalhymne und dem begeisterten Beifall klatschenden Tausenden von Amerikanern, New York. Als sie die Gewässer des Pazifik erreichten, herrschte an Bord Unruhe und Neugier. Es gab nur zwei Männer, die sich völlig gleichgültig zeigten. Der eine war Conseil regte sich nie auf, und der andere war Ned Land, der König der Harpuniere. Ned Land war Kanadier, riesig groß und so breit wie ein Schrank. Er war ernst, wortkarg, und wenn man ihn reizte, reagierte er mit gewaltigen Zornausbrüchen. Professor Jules und er befreundeten sich miteinander. Und eines Tages wagte der Professor es, ihn auf seine schon fast provozierende Ruhe anzusprechen. Herrscht ja eine ziemliche Aufregung an Bord, nicht? Und ausgerechnet Sie, Meister, sind die Ruhe selber. Sagen Sie, Ned, könnte es vielleicht sein, dass Sie an der Existenz des Seetieres zweifeln? Tja, Monsieur, das könnte wohl sein. Aber es ist doch so oft gesehen worden, Ned. Tja, für mich ist das Seemannsgarn. Sehen Sie, Monsieur, ich fahre seit Jahrzehnten zur See. Hab schon ein paar hundert Walfische harponiert. So ein Tier gibt's nicht. Aber wie erklären Sie sich den Unfall der Scotia? Ich glaube, der Captain der Scotia hat sich rausreden wollen, weil es ihm peinlich war, dass er auf eine Klippe gefahren ist. Und Ned schien recht zu behalten. 3 Monate lang durchkreuzten sie den Pazifik. Nichts, gar nichts ließ sich blicken. Die Mannschaft der Abraham Lincoln fühlte sich an der Nase herumgeführt. Sie begann zu meutern. Am 5. November beschloss der Kapitän, umzudrehen. Da, am Abend desselben Tages... Ahoi! Das gesuchte Ding unterm Wind! Quer vor uns! Ausgerechnet Ned hatte es entdeckt. Alle Mann stürzten an die Reling. Und da lag das Tier vor ihnen. Es hatte, wie berichtet, die Form einer ovalen Klippe und war ungefähr 100 Meter lang. Das Seltsamste aber war, es leuchtete. Mir scheint, Monsieur, das Tier phosphorisiert. Nein, nein, nein, Conseil, das kann nicht sein. Das Licht ist viel zu stark. Das dort, das ist elektrisch. Achtung, das Tier schießt auf uns zu. Ja, und dann begann eine wilde Verfolgungsjagd. Nicht aber, dass das Schiff das Tier verfolgte. Das Tier verfolgte das Schiff. 3 Tage jagte das Ungeheuer sein Opfer im Zickzackkurs durch den Ozean. Mal tauchte es vor dem Segler auf, mal dahinter, mal rechts, mal links. Das liebe Tierchen schien sich ins Fäustchen zu lachen. Am Abend des 3. Tages schien das Tier endlich zu ermüden. Reglos lag es im Wasser. Im Schutz der Dunkelheit näherte sich das Schiff langsam und so leise wie möglich dem Ungeheuer. Als sie nur noch 6 Meter von ihrem Gegner entfernt waren, ergriff Ned seine tödliche Harpune, holte kurz aus und schleuderte sie auf das Tier. Und dann ging alles ganz schnell. Eine gewaltige Wasserfontäne ergoss sich auf das Deck, riss die Mannschaft zu Boden und den Professor von Bord. Wenn er aber auch den Halt verlor, so doch dem Himmel sei Dank nicht seinen klaren Verstand. Ein paar kräftige Schwimmstöße brachten ihn wieder an die Wasseroberfläche. Dann aber musste er hilflos zusehen, wie sich die Fregatte immer weiter von ihm entfernte. Hilfe! Hilfe! Hierher! Hilfe! Monsieur, sollt nicht zu viel schreien. Das ermüdet zu sehen. Conseil, bist du es wirklich? Ganz recht, Monsieur. Wenn Monsieur die Güte hätten, sich auf mich zu stützen, geht es gleich viel besser mit dem Schwimmen. Hat dich der Stoß zugleich mit mir ins Meer geschleudert? Durchaus nicht, Monsieur. Ich hatte damit gerechnet. Ich habe mir erlaubt, Monsieur hinterherzuspringen. Danke, mein Freund. Hallo! Vielen, vielen Monsieur, Dank. Mir scheint, da ruft wen. Hallo! Hallo! Mit letzter Kraft schwammen sie auf die Stimme zu. Plötzlich tauchte vor ihnen aus der Dunkelheit eine schwarze, schwimmende Masse auf. Kurz bevor sie sie erreichten, verlor Professor Jules das Bewusstsein. Als er die Augen wieder aufschlug, sah er in Neds Gesicht. Ned! In der Tat, Monsieur. Mich hat's auch von Bord geschleudert. Aber ich hatte Glück, denn ich konnte gleich auf diesem kleinen Inselchen hier Fuß fassen. Inselchen? Oder besser gesagt, auf unserem Seeungeheuer. Aber das ist ja gar kein Tier. Das ist ja Metall. Das ist ein Schiff. Eben, Monsieur. Ich hab's ja gleich gewusst. So ein Tier gibt's nicht. Das ist ein Schiff, das tauchen kann. Ein Zweifel war nicht mehr möglich. Das Wundertier, das Ungeheuer, das die ganze Welt gefoppt hatte, war ein noch viel erstaunlicheres Wunder. Ein Wunderwerk aus Menschenhand. Sie befanden sich auf dem Rücken eines unterseeischen Fahrzeugs. Plötzlich hob sich eine Platte des Schiffskörpers. Ein Mann erschien in der Luke. Er sah die 3 Freunde, stieß einen Überraschungsschrei aus und verschwand sofort wieder. Einige Minuten darauf kamen 8 Männer mit Gesichtsmasken an Deck, packten die 3 und schleiften sie in das geheimnisvolle Schiff. Sie wurden eine Treppe hinuntergeschleppt und durch eine Tür gestoßen, die sich hinter ihnen schloss. Sie waren allein in einer hell erleuchteten, hermetisch abgeschlossenen Kabine. Es wäre glatt gelogen, wenn man behaupten würde, sie hätten keine Angst gehabt. Nach einer Stunde öffnete sich die Tür und ein Mann erschien im Türrahmen, ohne Gesichtsmaske. Unter seinem Blick schmolz ihre Angst dahin wie ein Schneemann in der Sonne. Sie hatten sofort Vertrauen zu ihm. Er war groß und besaß ein schmales, kluges Gesicht mit großen, leuchtenden Augen. Er strahlte Ruhe, Sicherheit und Mut aus. Stumm und prüfend betrachtete er die Eindringlinge. Professor Jules begrüßte ihn auf Französisch und erzählte ihre Geschichte. Der Mann hörte gelassen und höflich zu, erwiderte jedoch kein Wort. Er schien ihn nicht verstanden zu haben. Dann versuchte Ned es auf Englisch, ohne Erfolg. Schließlich erzählte Conseil die Geschichte zum 3. Mal auf Deutsch. Aber er wurde offenbar auch nicht verstanden. Damit waren ihre Sprachkenntnisse erschöpft. Der Mann stand mit verschränkten Armen am Türrahmen angelehnt und beobachtete sie in aller Ruhe. Nach qualvollen 10 Minuten begann er plötzlich wieder alles erwarten zu sprechen. Monsieur, ich spreche Französisch, Englisch und Deutsch. Ich hätte also gleich antworten können, aber ich wollte erst wissen, mit wem ich es zu tun habe. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie mich durch Ihre Anwesenheit stören. Ohne es zu wollen. Ohne es zu wollen? Jagte mich die Abraham Lincoln wieder Ihren Willen? Sind Sie wieder Ihren Willen an Bord gegangen, Professor? Hat mich Ned Land wieder seinen Willen zu harpunieren versucht? Monsieur, Sie ahnen offenbar nicht, was über Ihr Boot in Europa und Amerika geredet wird. Die Besatzung der Abraham Lincoln glaubte, ein Seeungeheuer zu verfolgen. Herr Professor, Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass die Fregatte nicht ebenso ein Unterseeboot verfolgt und beschossen hätte? Ja, also... Sehen Sie. Sie begreifen also, dass ich berechtigt bin, Sie als meine Feinde zu behandeln. Ich könnte Sie an Deck bringen lassen und tauchen. So würde kein zivilisierter Mensch handeln. Herr Professor, ein Großteil der Menschen ist arm, hungert, wird unterdrückt und meistens von Völkern, die Sie zivilisiert nennen. Ich bin kein zivilisierter Mensch. Ich habe mit der Menschheit gebrochen. Mögen dort oben Tyrannen herrschen, Kriege toben, hier unten bin ich Herr, hier bin ich frei. Und ich werde mich in meiner Freiheit nicht stören lassen. Aber Sie werden doch nicht... Nein, ich werde Sie nicht töten. Sie können an Bord bleiben und sich frei auf dem Schiff bewegen. Allerdings müssen Sie darauf verzichten, jemals Ihre Heimat wiederzusehen. Wir sind also Gefangene auf Lebenszeit? Genau. Aber das Leben hier unten lohnt sich, Professor. Sie werden Dinge sehen, von denen sich die Menschheit nichts träumen lässt. Und nun erlauben Sie mir, Sie zum Essen einzuladen. Eine Frage noch. Wie dürfen wir Sie anreden? Ich bin Nemo, Kapitän Nemo. Und dieses Schiff ist die Nautilus. Und nun folgen Sie mir bitte. Sie folgten Kapitän Nemo durch einen elektrisch erleuchteten 10 Meter langen Gang und betraten einen Raum, dessen Pracht ihnen fast den Atem nahm. Auf reich verzierten eichenen Truhen standen Gläser und Porzellan von unschätzbarem Wert. Das kostbare Tafelsilber glänzte im Licht wundervoller Kristalllampen, die von der Decke herabhingen, und die Luft war erfüllt von herrlichem Bratengeruch. Sie setzten sich an einen überreich gedeckten Tisch und begannen ein Mahl, wie man es sich nicht köstlicher vorstellen kann. Sie betreten häufig festen Boden, Kapitän? Niemals. Ja, aber wie beschaffen Sie sich Nahrungsmittel, Kleidung und so weiter? Alles, was wir brauchen, kommt aus dem Meer. Aber das ist doch nicht möglich. Dieses Schweineragout hier... Nichts als Delfinleber. Die Steaks sind aus Haifisch. Der Braten ist Meerschildkröte. Dies hier sind eingemachte Seegurken. Den Zucker zum Beispiel gewinne ich aus Seetang. Und dann probieren Sie einmal von meinen See-Anemonen-Konfekt. Danke. Donnerwetter, ist das gut? So, meine Herren, darf ich Sie zum Rauchen in die Bibliothek bitten? Sie betraten eine Bibliothek, die der Traum jedes Professors war. Tausende von Büchern, unter ihnen eine Unmenge seltener und wertvoller Exemplare. Eine Zigarre, meine Herren? Danke. Das ist aber eine Zigarre. Eine echte Havanna. Aber nein, Lettland. Seealgen. Echte Seealgen. Die drei kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Neben der Bibliothek lag eine Gemäldegalerie voller Kunstschätze. Daneben befand sich der Musiksalon mit Orgel und Flügel. Und ihre Kabinen waren von auserlesener Eleganz. Ich habe Ihnen hier einige bequeme Kleidungsstücke zurechtlegen lassen. Nun sagen Sie bloß, diese herrlichen Stoffe kommen auch aus dem Meer. Seealgen. Nichts als Seealgen. Nein, Midland. Die Stoffe sind aus feinen Muschelfasern gewebt. Wenn Sie sich umgekleidet haben, würde ich Ihnen gerne die technischen Einzelheiten der Nautilus erklären. Alle technischen Erklärungen Kapitän Nemos hier zu wiederholen, würde zu weit führen. Fest stand, Kapitän Nemo war ein Genie. Elektrizität war die Kraft, die das Schiff antrieb, ihm Licht und Wärme gab. Diese Elektrizität stellte Kapitän Nemo in dem Schiff selber her. Wie? Das blieb sein Geheimnis. Rings um das 80 Meter lange Schiff waren große Wasserbehälter angebracht, die mit Wasser gefüllt wurden, wenn das Schiff untertauchen sollte, und aus denen man mit elektrischen Pumpen das Wasser wieder herauspresste, wenn es auftauchen sollte. Zwischen den Wasserbehältern befand sich ein Lufttank, in dem Kapitän Nemo für eine Woche Luft speichern konnte. Ned Land faszinierten am meisten die Taucheranzüge, in denen man ein Atemgerät, wie einen kleinen Rucksack mit sich führend, trockenen Fußes auf dem Meeresboden spazieren gehen konnte. Ich würde mich freuen, Ned Land, wenn Sie mich einmal auf die Jagd begleiten würden. Auf die Jagd? Ja, in meinen unterseeischen Waldungen. Richtig mit der Büchse in der Hand? Richtig mit der Büchse in der Hand. Allerdings schieße ich nicht mit Pulver, sondern mit einem Pressluftgewehr. Wenn Sie, Professor, lieber fischen als jagen wollen, dann stelle ich Ihnen gerne mein Boot zur Verfügung. Ein Boot? Ja, natürlich. Wir haben ein unsinkbares Boot an Bord, das zu Spazierfahrten und zum Fischen dient. Es ist in einer Nische der Außenwand meines Schiffes eingepasst. Und nun möchte ich Sie noch in den Salon bitten, meine Herren. Ich möchte Ihnen noch etwas vom Meer zeigen. Kaum hatten sie im Salon Platz genommen, wurde es plötzlich stockfinster. Sie hörten ein leise kratzendes Geräusch. Langsam wurde es wieder hell. Jetzt erkannten sie, was geschehen war. Die Wände hatten sich zur Seite geschoben und man konnte durch zwei doppelte Glasplatten ins Meer hineinschauen. Auf einen Kilometer war das Meerwasser durch starke Scheinwerfer erleuchtet. Es war ein Anblick von überwältigender Schönheit. Pflanzen und Fische von bizarrer Form und in den unglaublichsten Farben. Farben wie Purpurrot, Papageiengrün, Kirschblütenrosa, Azurblau, Zitronengelb zogen an ihnen vorüber. Korallenwälder, Felsbrocken, Seeanemonen, Algen und riesige Muscheln glänzten und glitzerten im Licht der Scheinwerfer. Stumm vor Bewunderung starrten sie auf dieses Schauspiel der Formen, Farben und des Lichts. Nach zwei Stunden wurde es wieder hell im Salon und die eisernen Wandplatten schoben sich vor die Fenster. Jetzt erst fanden die Gäste die Sprache wieder. Kapitän Nemo, das ist ja atemberaubend. Dieses Schiff ist ein Wunderwerk. Ja, Monsieur, das ist ein Schiff, wie es sein soll. Es wird nicht leck, kein Segel kann beschädigt werden, kein Kessel zerplatzen, kein Feuer ausbrechen, kein Kohlenmangel kann es stilllegen. Und es braucht keinen Sturm zu fürchten. Denn einige Meter unter der Meeresoberfläche herrscht selbst bei Hurrikan absolute Ruhe. Ja, nur eines begreife ich nicht. Wie haben Sie dieses Schiff bauen können, ohne dass es jemand bemerkt hat? Ganz einfach, Professor. Ich habe alle seine Bestandteile von verschiedenen Firmen und unter verschiedenen Namen bezogen. Und sie dann mit meinen Gefährten auf einer einsamen Insel zusammengesetzt. Ja, ich will ja nicht neugierig sein, Kapitän Nemo, aber... Aber mir scheint, Sie müssen sehr reich sein. Das scheint Ihnen nicht nur so, das ist so. Seit ich die Nautilus besitze, bin ich sogar unermesslich reich. Vergessen Sie nicht, Herr Professor, dass mir die versunkenen Schätze der ganzen Weltgeschichte zur Verfügung stehen. Noch eine letzte Frage, Kapitän. Bitte? War der Zusammenstoß mit der Scotia zufällig? Rein zufällig. Ich fuhr damals unglückseligerweise nur 2 Meter unter der Oberfläche und habe das Schiff nicht bemerkt. Übrigens geschah der Scotia nichts Ernstes. Ich habe mich sofort davon überzeugt. Ja, nun erlauben Sie mir, dass ich mich zurückziehe. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Erschöpft und benommen von den vielen Eindrücken gingen sie zu Bett. und sanken bald in tiefen Schlaf. Während der nächsten Wochen durchkreuzten sie den Pazifischen Ozean. Conseil und der Professor konnten sich nicht satt sehen an den Schönheiten der unterseeischen Wunderwelt. Der arme Ned Land aber dachte unentwegt an Flucht. »Ist ja alles recht gut und schön, aber wo es Zwang gibt, gibt's für mich kein Vergnügen mehr«, war seine ständige Redensart. Er entwickelte die unsinnigsten Fluchtgedanken. Natürlich waren der Professor und sein Diener bereit, mit ihm zu fliehen, aber nur, wenn sich eine echte Chance bot. Vorerst aber genossen die beiden die Reise viel zu sehr, als dass sie die Freiheit vermisst hätten. Kurz nach Neujahr näherte sich die Nautilus der Küste Neuguineas. Von Kapitän Nemo erfuhr Professor Jules, dass er die Nautilus durch die Torresstraße, eine Meerenge zwischen Australien und Neuguinea, in den Indischen Ozean bringen wollte. Eine Unzahl von Inselchen, Riffen, Klippen, Korallenbänken und Felsen machen die Durchfahrt zu einem gefährlichen Abenteuer. Kapitän Nemo ließ die Nautilus auftauchen und übernahm selbst das Steuer. Im Zickzackkurs schoss die Nautilus an allen Klippen vorbei. Selbst Ned Land war von der Geschicklichkeit des Kapitäns beeindruckt. Schon glaubten sie, allen Gefahren entronnen zu sein, als plötzlich, es war gegen 15 Uhr nachmittags, ein gewaltiger Stoß das Schiff erzittern ließ. Die Nautilus war offenbar auf eine Klippe aufgefahren und saß fest. Der Professor eilte sofort zu Kapitän Nemo. Ein Unfall, Kapitän? Ein Zwischenfall, Professor. Sie sollten doch wissen, dass die Nautilus unverletzlich ist. Aber wie wollen Sie von der Klippe wieder herunterkommen? Der Mond wird zu freundlich sein, uns von der Klippe zu heben. Der Mond? Gewiss. Morgen ist Vollmond. Das bedeutet in der Torresstraße, dass das Wasser um einen Meter steigt. Genug, um die Nautilus wieder flott zu machen. Beruhigt zog sich Professor Jules in die Bibliothek zurück, um seine Studien fortzusetzen. Als er abends an Deck ging, um ein wenig frische Luft zu schnappen, machte er eine entsetzliche Entdeckung. An der Küste Neuguineas, die nur einige hundert Meter von der Nautilus entfernt war, wimmelte es nur so von Eingeborenen. Sie setzten eine Unzahl von kleinen Kanus ins Wasser und näherten sich mit Pfeil und Bogen bewaffnet der Nautilus. Dem Professor blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Er stürzte ins Schiff und fand den Kapitän klavierspielend im Musikzimmer. Kapitän! Kapitän, entschuldigen Sie, dass ich störe. Sie stören allerdings. Aber ich nehme an, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, an der Küste drüben wimmelt es von Eingeborenen, die ihre Kanus ins Wasser setzen. Kein Grund zur Aufregung. Aber es sind eine ganze Menge. Wie viele denn? Einige hundert. Wenn es einige tausend wären, Sie können der Nautilus nichts anhaben. Aber Sie nähern sich der Nautilus. Tja, dann müssen wir eben die Luken schließen, nicht wahr? Hallo Maschinenraum, bitte Luken dicht. So, erledigt, Professor. Sonst noch etwas? Ja, morgen, wenn wir die Luken öffnen müssen, um frische Luft zu bekommen? Das lassen Sie nur meine Sorge sein, Professor. Die ganze Nacht hindurch waren die Schritte und das Lärmen der Eingeborenen an Deck zu hören. Wie Kapitän Nemo vorausgesagt hatte, hob sich die Nautilus von der Flut, getragen in den Mittagsstunden des nächsten Tages von der Korallenklippe ab. Um 13.45 Uhr betrat Kapitän Nemo die Kabine des Professors. Wir sind im Begriff abzufahren. Aber die Eingeborenen sind an Deck. Sie können beruhigt sein, Professor. Keinem der Eingeborenen soll ein Leid geschehen. Aber wie wollen Sie sie vom Deck bekommen? Ich werde die Luken öffnen. Sie werden was? Die Luken öffnen. Kommen Sie bitte mit. Ned Land und Conseil standen bereits an der Leiter, die zur Ausstiegsluke führte. Mit einiger Angst, sogar der tapfere Ned Land war ein bisschen blasser als sonst, beobachteten sie, wie die Luke geöffnet wurde. Kaum war der Lukendeckel zurückgeschlagen, als auch schon ungefähr 20 Gestalten in der Öffnung erschienen. Die drei erstarrten vor Entsetzen. Ned Land wollte schon zum Gewehr greifen, da passierte etwas Seltsames. Als der erste Eingeborene die Hand an das Treppengeländer legte, wurde er durch eine unsichtbare Kraft zurückgeschleudert. Den drei Nächsten erging es ebenso. Unser guter Ned Land, jetzt wieder ganz mutig, stürzte die Treppe hinauf, um den Rest zu verjagen, doch kaum hatte er das Geländer berührt, taumelte er wie vom Blitz getroffen zurück. Jetzt war die Sache klar. Das Geländer der Leiter war elektrisch geladen. Wer es anfasste, bekam einen starken Schlag. Sehen Sie, Professor, Man dringt nicht ungebeten in den Nautilus ein. Übrigens, der Schlag ist völlig ungefährlich. Inzwischen flohen die Eingeborenen in heillosem Schrecken. Es blieb nichts anderes zu tun übrig, als Ned Land, der wie ein Rohrspatz schimpfte, zu trösten. Die Nautilus verließ ohne weiteren Zwischenfall die Torresstraße und lief wohlbehalten in den Indischen Ozean ein. Während der nächsten Wochen tauchte das Schiff entlang Sumatra in Richtung Vorderindien. Am 28. Januar tauchte es vor Ceylon, einer der fruchtbarsten Inseln der Welt, auf. Am selben Tag erhielt Professor Jules zu seiner Überraschung einen Brief von Kapitän Nemo. Er öffnete ihn und las: 28. Januar an Bord der Nautilus. Der Kapitän erlaubt sich, den Herrn Professor nebst seinen Gefährten zu einer Besichtigung der Perlenfischerei vor Ceylon einzuladen, die morgen früh stattfinden soll. Allerdings muss der Kapitän darauf hinweisen, dass eine Begegnung mit Haien nicht ausgeschlossen werden kann. Um Antwort wird gebeten, hochachtungsvoll der Kommandant. Der Professor nahm an, dass Kapitän Nemo diese ungewöhnliche Art der Einladung wählte, um ihm die Möglichkeit zu geben, auf ebenso formvollendete Weise abzusagen, falls ihn der Hinweis auf die Haie abschrecken sollte. Er beschloss, die Sache mit Ned und Conseil zu besprechen und hoffte insgeheim, die beiden würden sich weigern, das Schicksal herauszufordern. Dann könnte auch er sich drücken. Ned Land, der Kapitän hat Sie, Conseil und mich eingeladen, die Perlenfischerei von Ceylon zu besichtigen. Na prima, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe so eine Austerbank noch nie gesehen. Nur, es soll da eine ganze Menge Haie geben. Haie? Pah, was sind Haie für ein Harpunier? Was blieb dem Armen anderes übrig? Er sagte zu. In der folgenden Nacht schlief er ziemlich unruhig. Die Haie spielten in seinen Träumen eine wichtige Rolle. Um 4 Uhr morgens brachen sie auf. Kapitän Nemo ging voraus, der Professor, Ned und Conseil folgten dicht hinter ihm. Schwärme merkwürdiger Fische zogen an ihnen vorüber. Sie begegneten einer blauschwarzen Meerschlange und jener merkwürdigen Riesenkrabbe, die sich von Kokosnüssen ernährt. Sie klettert auf die Kokospalmen am Ufer, wirft eine Nuss hinunter, die dabei zerbricht, und verspeist den Inhalt. Um 7 Uhr erreichten die Taucher die erste Muschelbank, auf der Millionen und Millionen von Perlmuscheln hausten. Kurze Zeit später standen sie vor einer ungeheuren Grotte, in die Kapitän Nemo ohne Zögern eintrat. Sie folgten ihm mit gemischten Gefühlen. Nur ganz langsam gewöhnten sich ihre Augen an das schummrige Dämmerlicht. Dann aber sahen sie sie. Die Auster, um deretwillen sie Kapitän Nemo in diese Grotte geführt hatte. Eine Auster von wahrhaft abenteuerlichem Ausmaß. Ihre Schalen waren über 2 Meter breit. Und ihr Gewicht betrug circa 300 Kilo. Ganz vorsichtig näherte sich Kapitän Nemo der Auster und klemmte dann blitzschnell seinen Dolch zwischen ihre halb geöffneten Schalen, um zu verhindern, dass sie sich schließen. Dann winkte er die anderen heran. Eingebettet in das Fleisch der Auster erblickten sie eine Perle, so groß wie eine Kokosnuss. Ihre makellose Form, ihre vollkommene Klarheit und Glanz machten sie zu einem Kleinod von unschätzbarem Wert. Spontan streckte Ned den Arm aus, um sie zu berühren, aber der Kapitän hielt ihn zurück, machte ein verneinendes Zeichen und zog mit einer hastigen Bewegung seinen Dolch heraus, sodass die beiden Muschelschalen sich plötzlich schlossen. Der Kapitän wollte die Perle weiter wachsen lassen. Er zog sie gewissermaßen groß. Sie verließen die Grotte und wanderten wieder zur Austernbank. Plötzlich entdeckten sie nicht weit einen Inder, der nach Perlen tauchte. Er kniete gerade auf dem Meeresboden, um ein Beutelchen mit Muscheln zu füllen. Da fiel ein riesiger schwarzer Schatten auf ihn. Ein Hai. Der Inder erstarrte vor Schreck. Er schien unfähig, sich zu bewegen. Das gefährliche Tier schoss auf sein Opfer zu und warf es mit einem gewaltigen Schlag der Schwanzflosse zu Boden. Der Hai wollte gerade nach dem Fischer schnappen, da sprang Kapitän Nemo dazwischen. Den Dolch in der Hand ging er geradewegs auf das Ungeheuer zu. Ein furchtbarer Zweikampf entspann sich. Schon drohte der Kapitän zu unterliegen, da stürzte sich Ned Land mit seiner Harpune auf das Ungeheuer und versetzte ihm den Todesstoß. Kapitän Nemo brachte so schnell wie möglich den bewusstlosen Inder an die Meeresoberfläche, legte ihn in sein Boot und begann mit Wiederbelebungsversuchen. Nach einer Viertelstunde erwachte der Inder aus seiner Ohnmacht. Blitzschnell drückte Kapitän Nemo ihm ein Lederbeutelchen, prall gefüllt mit Perlen, in die Hand, und ehe der Inder begriff, wie ihm geschah, war Kapitän Nemo im Wasser untergetaucht. Ohne jede weitere Aufregung erreichten sie die Nautilus. Ich danke Ihnen, Ned Land. Nicht der Rede wert, Kapitän. War doch nur eine Kleinigkeit. Nach diesem aufregenden Erlebnis folgten, dem Himmel sei Dank, ruhige Tage. Die Lektüre der Bücher in der Bibliothek, die Niederschrift seiner Studien und der Anblick des an Wundern reichen Meeres durch die Fensterscheiben des Salons füllten die Zeit des Professors voll und ganz aus. Am 7. Februar lief die Nautilus ins Rote Meer ein. Am Abend dieses Tages überraschte Kapitän Nemo Professor Jules mit einer verwirrenden Nachricht. Schon übermorgen werden wir im Mittelmeer sein, Professor. Bitte? Was sagten Sie? Ich sagte, dass wir in 2 Tagen im Mittelmeer sein werden. Wundert Sie das? Oh nein! Was könnte mich noch wundern? Ich frage mich bloß, mit welcher Geschwindigkeit Sie um ganz Afrika herumflitzen wollen, um es in 2 Tagen ins Mittelmeer zu schaffen. Aber wer sagt denn, dass ich um Afrika herumfahren will? Aber Sie können doch wohl nicht über Land fahren, oder doch? Aber nein! Ich fahre unter der Landenge von Suez durch. Ach so, Sie fahren unter dem Land durch. Ja dann, hören Sie, Kapitän Nemo, Sie sollten sich nicht über mich lustig machen. Aber ich meine es ganz ernst, Professor. Zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer besteht ein unterirdischer Tunnel, in dem Wasser vom Roten Meer in das Mittelmeer fließt. Dieser Tunnel, den ich übrigens den arabischen Tunnel nenne, ist für die Nautilus passierbar. Sie werden sich übermorgen Abend davon überzeugen können. Der Professor entschloss sich, dem Kapitän zu glauben, auch wenn's ihm verflixt schwer fiel. 2 Tage später betrat der Kapitän gegen 9 Uhr abends die Kabine seines Gastes. Wir sind kurz vor der Einfahrt des Tunnels. Wenn Sie die Durchfahrt interessiert, möchte ich Sie bitten, mich in die Steuerkabine zu begleiten. Und ob den Professor das interessierte? Er folgte dem Kapitän in die Steuerkabine. Rundherum war das Meer durch Scheinwerfer hell erleuchtet. 1 Stunde fuhren sie an hohen, steilen Felswänden vorbei, nur einige Zentimeter von ihnen entfernt. Um 10 Uhr übernahm der Kapitän selbst das Steuer. Vor der Nautilus lag jetzt die Öffnung eines dunklen, schmalen Tunnels. Ein ungewöhnliches, beängstigendes Brausen und Donnern erfüllte die Luft. Es war das Geräusch des Wassers, das durch den stark abfallenden Tunnel ins Mittelmeer stürzte. Obwohl Nemo seine Maschine mit voller Kraft rückwärts laufen ließ, schoss die Nautilus pfeilschnell in den Tunnel hinein und sauste wie der Blitz zwischen den engen Felswänden hindurch dem Mittelmeer entgegen. Das Herz klopfte dem Professor bis zum Hals. Schweißtröpfchen bildeten sich auf seiner Stirn. Nach 20 Minuten trat der Kapitän vom Steuerrad zurück. »Wir sind im Mittelmeer!« Am nächsten Morgen konnte Ned Land es gar nicht fassen, dass er sich schon im Mittelmeer befand. Als er es endlich begriff, gab es für ihn nur noch einen Gedanken: Flucht. Am 18. Februar passierte die Nautilus die Straße von Gibraltar und schwamm einige Minuten später auf den Wogen des Atlantischen Ozeans. Am späten Abend, die Nautilus war ungefähr 150 Kilometer von der Küste entfernt, besuchte Nemo den Professor in seiner Kabine. Hätten Sie Lust zu einer kleinen Nachtwanderung? Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen ein Stück Vergangenheit zeigen. Ein Stück Vergangenheit? Sie werden schon sehen, Professor. Kommen Sie. Wenige Minuten später verließen die beiden in ihren Taucheranzügen das Schiff. Stundenlang wanderten sie durch das nächtliche Meer. Als sie am Fuß eines Berges anlangten und Kapitän Nemo sich anschickte, ihn zu erklimmen, dachte der Professor insgeheim, dass es sich ja nun wirklich nicht mehr um eine kleine Nachtwanderung handelte, eher schon um einen anstrengenden Nachtmarsch. Ächzend und stöhnend folgte er dem Kapitän. Aber kaum hatte er den Gipfel des Berges erreicht, war alle Mühe vergessen. Zu ihren Füßen lag eine verwüstete, untergegangene Stadt. Mit eingestürzten Dächern, zerstörten Tempeln, eingefallenen Toren und zerbrochenen Säulen. Wo waren sie nur? Professor Jules wollte es um jeden Preis wissen. Kapitän Nemo musste seine Frage erraten haben. Er bückte sich, hob ein Stück Kreidestein auf und schrieb auf einen schwarzen Basaltfelsen das Wort Atlantis. Atlantis! Der versunkene Kontinent, von dem die alten griechischen Sagen erzählen. Hier also lebte das mächtige Volk der Atlanten, mit denen Griechenland seine ersten Kriege führte. Der Mond schimmerte durch die Wassermassen und warf seinen bleichen Schein auf die Ruinen der versunkenen Stadt. Nach einer Stunde kehrten sie um. Als der erste Schimmer der Morgenröte die Oberfläche des Meeres rötlich färbte, trafen sie wieder auf der Nautilus ein. Kurz nach dem nächtlichen Ausflug erklärte Kapitän Nemo seinem Gast, dass er vorhabe, mit ihm den Südpol zu entdecken. Nun war der Professor schon auf einiges von seinem Gastgeber gefasst, aber das erschien ihm doch ein zu tollkühnes Wagnis zu sein. Schließlich war der Südpol von gewaltigen Eismassen umgeben. Doch was Kapitän Nemo beschloss, das setzte er auch durch. Am 21. März befand sich die Nautilus nach einer aufregenden Reise unter dem Eis auf dem Südpol. Die Heimreise aber kostete der Mannschaft und den Passagieren fast das Leben. Sie wurden von den Eismassen eingeschlossen und konnten sich erst in letzter Sekunde kurz vor dem Erstickungstod befreien. Am 11. April überquerte die Nautilus den Äquator und bewegte sich entlang der amerikanischen Küste nach Norden. In den späten Abendstunden des 20. April stand die Nautilus plötzlich still. Kurz darauf betrat Kapitän Nemo den Salon, in dem Ned, der Professor und Conseil zusammensaßen. Meine Herren, ein Heer von Polypen hat die Nautilus eingekreist. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mit ihnen zu kämpfen. Zu kämpfen? Genau. Eines dieser Tiere ist in die Schraube geraten und legt das Schiff lahm. Ja, und was wollen Sie dagegen tun? Auftauchen und den Tieren mit der Axt auf den Leib rücken. Oh, das scheint mir aber ein ziemlich gefährliches Unternehmen zu sein. Das stimmt. Aber wissen Sie eine andere Lösung? Es gab keine andere Lösung. Ein fürchterliches Gemetzel begann. Sie mussten eine Unmenge ekelerregender Polypen töten, bevor die Nautilus wieder flott war. Nach diesem letzten Zwischenfall hatte Ned Land endgültig genug. Nein, Professor, ich mach nicht mehr mit. Jetzt ist es genug. Jetzt wird geflohen. Gut, Ned Land, ich bin ja einverstanden, aber im Moment hat es doch gar keinen Sinn. Wir sind viel zu weit von der amerikanischen Küste entfernt. Das wäre doch Selbstmord. Na schön, Professor, aber sobald sich eine Möglichkeit bietet, fliehen wir. Abgemacht, Ned. Einige Wochen später vor der norwegischen Küste bot sich diese Möglichkeit. Eines Nachts wurde der Professor von Conseil geweckt. Monsieur. Conseil? Ja, was gibt's denn, Conseil? Meister Ned schlägt vor, heute Nacht zu fliehen. Mhm. Wir sind nur 20 Kilometer von der Küste entfernt. Und er meint, diese Entfernung müsste mit dem Beiboot der Nautilus zu schaffen sein. Ja, was meinst du, Conseil? Mir scheint, dieser Fluchtplan verspricht einigen Erfolg. Nun, wenn es denn sein muss, Conseil. Während der Professor einen kurzen Abschiedsbrief an Kapitän Nemo schrieb, packte Conseil hastig die wichtigsten Manuskripte und Studienergebnisse zusammen. Dann schlichen sie auf Zehenspitzen durch die Nautilus zum Beiboot, in dem schon Ned Land saß, fiebernd vor Aufregung und Nervosität. Ned war gerade dabei, das Boot von der Nautilus zu lösen. Da hörten sie lebhaftes Stimmengewirr. Hatte man ihre Flucht bereits entdeckt? Sie lauschten angestrengt. Und dann hörten sie immer wieder dasselbe Wort. Mahlstrom. Mahlstrom. Die Nautilus war in den Mahlstrom geraten. Inmitten eines gewaltigen Strudels, der alles mit sich in die Tiefe riss. Das Wasser brüllte und tobte. Ihre letzte Stunde schien gekommen. Wir müssen an der Nautilus dranbleiben. Doch da wurde das Boot schon von der Nautilus losgerissen und in den Strudel geschleudert. Der Professor schlug mit dem Kopf gegen die Bootswand und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lag er in der Hütte eines Fischers und neben ihm saßen seine beiden Gefährten, heil und unversehrt. Was aus Kapitän Nemo wurde, Jahrelang blieben er und seine Nautilus wie vom Erdboden verschluckt. Erst 17 Jahre später hörte man wieder von ihm. Ein amerikanischer Ingenieur traf ihn 1868 auf einer geheimnisvollen Insel, wo ihm der Kapitän von seinem abenteuerlichen Leben erzählte. Doch die Geschichte der geheimnisvollen Insel, das ist eine andere Geschichte, zu lang, um hier noch erzählt zu werden.